Ja, schön, dass ihr alle zusammengekommen seid. Ich moderiere heute das Gespräch mit Norbert und Ernst, also Norbert Trenkle und Ernst Lohoff. Beides Urgesteine der Krisisgruppe. Und bei dem Gespräch geht es ein bisschen darum, genau nochmal in der Geschichte zurückzugehen, vor allen Dingen für alle Leute, die das nicht hautnah miterlebt haben, um nochmal zu schauen, wie hat sich diese Gruppe eigentlich entwickelt, worauf hat sie reagiert in ihrer Zeit und wie hat sie sich auch weiterentwickelt, theoretisch. Genau, und deshalb würde ich auch gleich mit der ersten Frage anfangen. In welcher Situation habt ihr euch denn in den 80er Jahren überlegt, wir brauchen einen wertkritischen Ansatz? Bist du an? So haben wir uns das eigentlich nicht überlegt. Das hat sich so ergeben. Also man muss es schon vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Situation sehen. Das war im Grunde ja auch so eine Krisensituation, vielleicht ganz von der Stimmung ein bisschen ähnlich wie heute. Also ich fühle mich an vieles erinnert, so im Rückblick. Und so diese Krisenstimmung, Krise des Fordismus und auch die ökologische Krise kam ins Bewusstsein. Das war einfach so der Kontext, in dem wir uns auch sozialisiert haben. Also ich spreche jetzt mal für uns, natürlich auch unterschiedliche Wege. Aber, und dann so, also so eine Parole, typische Parole oder klassische Parole war ja das No Future. Ne? Und das war so ein bisschen, drückte so ein bisschen die Stimmung aus. Und in dem Kontext, es gab ja die ganzen neuen sozialen Bewegungen, Ökobewegung, Hausbesetzungen und Friedensbewegung. Und wir waren eigentlich alle in irgendeiner Weise in diesen Bewegungen drin, mal stärker, mal weniger stark. Und wie wart ihr dann dort aktiv? Oder in welchen Gruppen? Ja, also ich war mehr im Uni-Bereich, also Basisgruppenspektrum nannte sich das. Das war so anti-autoritäre Linken. Basisgruppe Überbau. Nein. Und der Ernst, naja, sag's selber. Naja, ich habe mal angefangen als Hausbesitzer in Berlin und war relativ lange und stark involviert in die Anti-AKW-Bewegung in Nürnberg. Deshalb war insofern brisant, als damals Lützerath-Baggersdorf hieß und da eben eine Wiederaufbereitungsanlage geplant war, ein paar Meter weg von Nürnberg. Und das halt so ein Fokus damals natürlich auch war für Leute, die da aus der Ökobewegung kam, die aber, naja, Norbert sagte, es war auch so Thema eigentlich schon, aber ich sehe auch einen Unterschied zu heute, nämlich da war es eben eine bestimmte Technologie, gegen die gekämpft worden ist, und hier sind es jetzt mit der Klimakatastrophe die Auswirkungen des kapitalistischen Normalbetriebs. Es ist näher rangerückt. Es sind, das ist, glaube ich, auch die Gesamtdiagnose, wenn man sagt, wir sind, es erinnert an die 80er Jahre, geht mir auch so vom Feeling, aber es ist brutaler. Ja, aber subjektiv, ja, finde ich, war da schon viel da. Also auch gerade so diese Vorstellung, also was ja auch für uns ein theoretischer Fokus immer war, der Kapitalismus ist in einer fundamentalen Krise. Und das war nicht nur ökonomisch gedacht, sondern durchaus auch ökologisch und politisch. Da gibt es auch frühe Texte, gerade zur Ökologiebewegung, auch von Ernst. Und also subjektiv habe ich das schon so empfunden, da geht was zu Ende. Und manche Texte lesen sich ja auch so von damals, so als wären sie heute geschrieben, wo also so Prognosen schon gemacht werden, dass da was zu Ende geht, wo viele gesagt haben, Mensch, ihr spinnt, ihr übertreibt total. Aber wenn man die jetzt liest, sagt man, ja, eigentlich ist das in die Richtung gegangen. Ja, also ich habe mich auch in den Nullerjahren und in den 90er Jahren fremder gefühlt als jetzt von Sozialisationshintergrund. Das begründet ja auf jeden Fall schon mal, warum der wertkritische Ansatz immer noch aktuell ist und wichtig. Oder vielleicht wichtiger denn je, aber vielleicht springen wir nochmal zurück und vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, wie sich dann die Gruppe überhaupt zusammengefunden habt und wie ihr dann angefangen habt, die Zeitschrift Marxistische Kritik rauszugeben. Welcher Impuls stand dahinter? Naja, das waren, hat eigentlich verschiedene Quellen gehabt. Also wir waren ja auch verschiedene Generationen, die dieses Projekt da aus der Taufe gehoben haben. Also ich war damals jünger als heute. Sprich Anfang 20 und dann waren halt Leute wie Robert Kurz und Peter Klein und so, die waren damals eben 20 Jahre älter. Mhm. Und die kamen zum Teil noch aus der K-Gruppenbewegung und hatten da eben gemeinsamer Nenner war so ein Krisengefühl, wir müssen, also mit dem traditionellen marxistischen Instrumentarium kommen wir nicht weiter. Da gab es ja auch eine allgemeine Absetzbewegung vom traditionellen Marxismus. Uns hat sich nur dadurch unterschieden, jetzt von dekonstruktivistischen Ansätzen oder von den alternativwirtschaftlichen Überlegungen, Abschied vom Proletariat, was ja damals auch so ein Thema war, Gauds Buch geschrieben hatte. Unser Ansatz war halt nur der, dass wir sehr stark am Marx halt hängen geblieben sind, sprich aber eben weg von dem Klassenkampf Marx und von dem hin eben zu Marx, der Fetischkritik und der Warenformkritik. Also das war so ein Ausgangsimpuls, diese Herausarbeitung aus dem traditionellen Marxismus, wobei das hat verschiedene Stadien gehabt. Das ist nicht auf einen Schub passiert. Also da war der erste Schritt dieses Entdecken des Werts als einer zentralen Kategorie. Zweiter Schritt war dann, da liegen aber auch wieder Jahre dazwischen, Problematisierung des Klassenbegriffs. Dritter Schritt war dann die Arbeitskritik. Also das war dann ja, Anfang der 90er. Ja. Mhm. Ja, im ersten Editorial von der marxistischen Kritik spricht er ja von der offenen Theoriefeindlichkeit in den Bewegungen der Zeit und dass eben diese Zeitschrift sollte da ja rein intervenieren als ein kritischer Impuls. Wie habt ihr denn das Umfeld, also du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, wie habt ihr denn das Umfeld damals wahrgenommen? Wie wurden da die Diskussionen geführt, marxistischer Grundlage oder Marxischer? Vielleicht sagst du, weil du warst da noch näher dran an den Anfangszeit. Die Diskussion jetzt bezogen auf die sozialen Bewegungen oder jetzt auf das marxistische Umfeld? Vielleicht erstmal auf das marxistische Umfeld. Das hat, das war ziemliche Abgrenzungshilfen von vornherein. Also wir hatten, das war ja lokale Initiative zuerst einmal in Nürnberg und die lief zuerst unter so einer Rubrik Theorie ernst nehmen und da waren alle möglichen Gruppen am Anfang dabei. Da haben wir dann so, gab es Seminare, also zur Sowjetunion, wie schätzt man die Sowjetunion ein und sowas. Und die waren relativ breit auch besucht und da haben alle möglichen so linken und auch marxistische Gruppen mitgemacht. Und wie sich das dann so Richtung Wertkritik entwickelt hat, waren wir noch zu sechst. Also das war, und da sind wir auch sehr lange in der Größenordnung geblieben. Also da haben wir uns völlig isoliert, haben wir uns rausgeschossen mit dieser Fokussierung auf Wertkritik erst einmal aus diesem marxistischen Bezugsfeld. Da waren wir völlig auf Fremdkörper. Und gegenüber den sozialen Bewegungen haben wir uns eigentlich auch rausgeschossen. Ja, also so diese Praxisfeindlichkeit, die du jetzt da angesprochen hast oder zitiert hast, die war halt sehr verbreitet in den neuen sozialen Bewegungen. Die Theoriefeindlichkeit, Entschuldigung. Ja. Praktizismus, ja. Das war auch da so eine Absetzbewegung von im Grunde vom dogmatischen Marxismus, der K-Gruppenzeit und so. Und dann, die ja auch immer behauptet haben, sie machen viel Theorie, dabei haben sie eigentlich nur so die alte Theorie quasi dogmatisch propagiert oder so und geschult Und die neuen sozialen Bewegungen waren da so die Abkehr. Wir wollen das nicht mehr hören, wir wollen jetzt hier Praxis machen, wir wollen uns wehren gegen die Entwicklungen, die stattfinden, was ja auch richtiger Impuls war, aber verbunden eben mit so von Theorie wollen wir nichts mehr wissen. Ne? Und wir standen da irgendwie dazwischen. Also es war so, also mit dem alten traditionellen Marxismus wollte man irgendwie nichts mehr zu tun haben. Das waren für uns schon Dinosaurier, ne? Also so für die ich bin ja gleiche Generation wie Ernst. Das waren Dinosaurier, also die waren, mit denen wollte man einfach nichts zu tun haben und die mit der Theoriefeindlichkeit und dem Praktizismus der neuen sozialen Bewegungen, das hat einfach nicht gereicht. Also irgendwie wollte man da auch weitergehen und einfach gesellschaftskritisch weiterdenken. Ja, und da war das dann so ein Fokus in der Gruppe. Mhm. Wir haben ja heute schon hier und da was über den Wert gehört und auch die Wertkritik, aber vielleicht könnt ihr doch mal eher so historisch sagen, wieso das für euch irgendwie in der Zeit so aufgekommen ist und wie das auch dann rezipiert wurde im theoretischen Umfeld. Naja, es gibt ja schon eine Entwicklungslinie, also so eine bestimmte Tradition, so die von der kritischen Theorie kommt und dann 70er Jahre die ganze Wertformdiskussion, Wertformkritik vor allem in Frankfurt, Schwerpunkt Frankfurt. Und die Sachen haben wir schon auch natürlich rezipiert und gelesen und uns daran irgendwie orientiert. Und das dann versucht aber zu verbinden, gleichzeitig eigentlich von Anfang an mit so einer Krisentheorie. Also so diese das zu historisieren. Uns waren diese Wertformkritik, die war uns zu statisch, zu wenig historisch in ihrer, also es waren mehr so die Begriffe herausarbeiten, aber wir wollten es auch beziehen auf die Wirklichkeit und da war immer so dieser Blick auf den Krisenprozess, den wir wahrgenommen haben und wie interpretiert man den. Und da insofern haben wir uns auch von da ziemlich schnell entfernt, von dem reinen die Begriffe herausarbeiten, sondern wir haben eigentlich immer diesen Ansatz gehabt, wir beziehen das auf die historische Situation, begreifen den Kapitalismus als ein historisches, also ein System mit einer historischen Dynamik und vor allem auch einer Krisendynamik. Insofern waren wir auch aus der Diskussion relativ schnell draußen. Ja, zumal die so auch eher im akademischen Bereich stattgefunden hat oder eben sich verlängert hat und mir da ja auch völlig draußen war. Mhm. Mhm. Eigentlich waren wir überall draußen. War das eine Entscheidung? Also was die akademische Seite angeht, war es eine Entscheidung. Das war einfach die Einschätzung, da, wenn du vernünftig Theorie machen willst, dann geht es nicht an der Uni, dann musst du woanders hin. Und das Verhältnis jetzt zur neuen sozialen Bewegung, das war für mich zumindest eher eins, was sich so rauskristallisiert hat. Ich habe da relativ lange einen Spagat versucht und bin dran verzweifelt. Also was zum Teil an den Bewegungen lag, zum Teil natürlich an der Entwicklungsstufe der Theorie, die halt dann noch sehr auf sehr grundsätzlichen Fragen insistiert hat, wo die Brücke auch sehr schwer zu schlagen war und habe mich dann biografisch irgendwann mal dafür entschieden, halt mich auf diesen theoretischen Film zu konzentrieren. Dann kam irgendwann zur Theoriebildung ja auch die Wertabspaltung oder die Abspaltungstheorie von Roswitha Scholz hinzu. Welche Rolle hat die denn gespielt in der frühen Theorie? Na, in der ganz frühen gar keine, weil es noch nicht gab. Naja, aber es gab schon auch Vordiskussionen, also gerade ums Geschlechterverhältnis. Also wir waren eigentlich gerade auch durch die Prägung, durch die neuen sozialen Bewegungen, war so dieses Thema Geschlechterverhältnis für uns schon auch zentral oder wichtig jedenfalls. Und wir hatten sogar dann Lesekreis, Arbeitskreis zu dem Thema. Es gab auch verschiedene Aufsätze dazu. Also insofern gab es da so einen Vorlauf gewissermaßen. Und mit der Wertabspaltungstheorie, das hat ja, das kam, ich glaube 92 war dieser Aufsatz von Roswitha Scholz. Es wurde ein bisschen schwierig, es hatte aber mehr mit der Gruppendynamik als mit der, als mit der, als mit dem Thema zu tun. Ja. Also es war so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Also im Grunde war der Robert Kurz jemand, der die mit dem Thema Geschlechterverhältnis wenig zu tun haben wollte. Aber dann kam ein Punkt, wo er das dann aufgegriffen hat. Und er hatte so ein bisschen so diese Tendenz, wenn er ein Thema aufgegriffen hat, dann was kontrovers war, dann gab es nur Ja oder Nein. Und da waren Kritik äußerst schwierig. Also auch Diskussion über das Thema, inwieweit das jetzt theoretisch adäquat gefasst wird. Und es hat eigentlich die Diskussion über Geschlechterverhältnis in der Krisengruppe eher blockiert als nach vorne gebracht, weil das so sehr konfrontativ eingebracht wurde von Robert Kurz in die Gruppe, so nach dem Motto, ihr lehnt das hier ab. Dabei war erstmal gar keine Ablehnung da. Und das war eher theoretisch, finde ich, eher ein Rückschritt für die jedenfalls was jetzt uns beide betrifft oder auch andere in der Gruppe. Wie würdet ihr da die Gruppendynamik in der Zeit beschreiben? Es kam ja dann auch zur bekannten Spaltung der Krisengruppe. Da sind einige Jahre dazwischen. Also ja, viele Jahre dazwischen. Die ganze Gruppe hat ziemlich, wie soll man sagen, relativ homogen funktioniert. Also das war schon eher man hat sich jede Woche getroffen, man hatte enge Kontakte, zum Teil eben auch private. War sehr intensiv nach innen und gleichzeitig war man relativ isoliert. Also das hat positive und negative Seiten. Das eine war so ein bisschen Treibhaus, man hat sich also gegenseitig getrieben. Und das andere war Familienbetrieb und Familienstrukturen. Ja. Irgendwie schon, ja. Mhm. Und mit entsprechenden Beziehungskonflikten dann auch, ja. Ne? Wo dann es auch schwer war, manchmal so das Inhaltliche von dem Persönlichen zu trennen. Ich glaube, das ist für viele Gruppen, die so eine enge Gruppenidentität entwickeln, ja auch typisch. Und das war sicher 90er Jahre, war eigentlich so, also war das auch bei uns in der Kerngruppe so. Ja. Ja. Mhm. Und das hat sich dann erst so mit den 90ern etwas gelockert. Also und wo der Kreis breiter wurde, aber wo wir auch massive Konflikte hatten, intern dann, also was die Kerngruppe anging, was die Diskussionskultur und den Umgang mit Dissens angeht. Das hat sich aber nicht aufs Abspaltungstheorien bezogen, das waren andere Fragen. Also zum Beispiel der Umgang mit der postmoderner Theorie, mhm. Also wo wir einen relativ großen Umfeld hatten, das halt da irgendwie dazwischen stand, zwischen Wertkritik und postmoderner Ansätzen und der Versuch, da die Brücke zu schlagen und in die Diskussion zu kommen, kollidiert ist mit dem Innenleben von Krisis. Und das lag, naja, man kann nicht sagen, also es war die Struktur der Gruppe. Es war dann so, wie weit öffnet man sich auch zu solchen Diskussionen und wie viel Spannung halten wir aus innerhalb des Umfelds. Also ist das Umfeld ziemlich groß gewesen, hat auch sehr gewechselt. Also wir hatten Seminare mit 60, 70 Leuten und zwar zum Teil zweimal im Jahr. Mhm. Und da haben wir gar nicht groß geworben, sondern die kamen halt. Ne? Also sind ganz viele Leute durchgegangen, aber auch nur kurzzeitig da geblieben, weil der Umgang mit Dissens war war sehr problematisch. Also so bis zum gewissen Punkt hat die Gruppe Dissens ausgehalten und dann war sehr schnell so ja oder nein. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass, also Robert Kurz hatte schon die Tendenz, aber wir haben das ja mitgetragen, auch eine ganze Zeit lang. Also da kann man nicht sagen, dass wir da irgendwie, ne, also wir haben diese Diskussionskultur auch eine Zeit lang mitgetragen und bis zu einem gewissen Punkt war sie durchaus produktiv, weil es mit dazu beigetragen hat, so eine relativ kohärente Theoriebildung zu betreiben. Aber ab einem gewissen Punkt wurde es auch kontraproduktiv, weil es ja, dann irgendwann so zu ingruppmäßig halt, wurde. Ende der 90er Jahre, also spätestens mit dem postmodernen Crash, der Punkt, wo wir eben mit der Struktur nicht weiter kommen konnten oder eben drauf auf diese Kleingruppenstruktur dann verwiesen gewesen sind. Und da gab es massive Konflikte um die Frage, wie gehen wir mit solchen Geschichten um. Und die hatten dann auch inhaltliche Komponenten. Da ging es dann aber auch nicht um das Abspaltungstheorem, sondern um das Verhältnis zur Aufklärung. Da gab es dann ziemlich einen Crash mal zwischen Robert und mir. Ich hatte eine Kritik geschrieben an seine Art der Aufklärungskritik, die dann nicht in der Krise veröffentlicht werden durfte. Also Robert Kurz hatte damals so diese Tendenz, Aufklärung im Bausch und Bogen zu verwerfen. Da gab es einen Aufsatz, der hieß Tabula Rasa. Und dann gab es einen Text von mir, der hieß Der grüne Punkt. Also diese Recycling, die Anspielung aufs Recycling halt, ne? Aber ging gar nicht. Also so, dass jemand aus der Gruppe heraus, aus der engsten Gruppe heraus, den Robert Kurz öffentlich kritisiert und dieser Aufsatz auch nur erscheinen sollte, das war. Das ging nicht. Da hielten wir es halt für notwendig, dann eine andere Diskussionskultur einzuführen und da gab es massive Spannungen und die haben zunächst dazu geführt, dass die Nürnberger Gruppe sich gespalten hat, also dass es da zwei gab, aber unter einem gemeinsamen Dach. Hat auch dazu geführt, dass ich damals... Die Nürnberger Gruppe seid dann ihr beide, Roswitha Scholz und Robert Kurz und noch andere? Ja, das war so. Also eigentlich wir beide und auf der einen Seite und Robert und Roswitha auf der anderen und dann so... Ja, es waren so ein paar Leute noch, die so jeweils sich zugeordnet haben. Ja. Und dann ging das noch unter einem gemeinsamen Dach und irgendwann ging es halt nicht mehr. Wann war das? Der Crash war 2004. Ja, 2003, 2004, so hat es richtig gekracht und das hat sich so die 2-3 Jahre vorher so aufgebaut, eigentlich die Spannung. Aber immer noch, also ich war noch eher der versucht hat, die Gruppe zusammenzuhalten. Ich habe irgendwie gedacht, das geht nicht, das müssen wir schaffen und hatte so die Vorstellung, bin da auch ein bisschen harmonischer veranlagt, ja. Und aber es ging irgendwann auch nicht mehr. Also irgendwann waren wir die Bösewichter und dann musste man halt auch die Konsequenzen ziehen. Welche theoretischen Konsequenzen hatte das dann für euch? Naja, gute Frage. Na, unmittelbar gar keine, oder? Naja, wir waren erstmal zurückgeworfen auf eine sehr kleine Gruppe auch. Also wir haben zwar auch Leute mitgenommen aus dem Umfeld und haben ja auch die Zeitschrift dann weiter betrieben. Nicht quasi, sondern wir haben sie weiter betrieben. Und was wir eigentlich gemacht haben, wir haben uns dann so ein paar Jahre sehr viel Zeit genommen, nochmal ganz grundsätzlich die Themen anzuschauen, über die es auch Konflikte gab. Und das war eben einmal die Aufklärung und Gegenaufklärung und Subjektkritik. Da haben wir uns ziemlich drauf konzentriert und da gibt es dann ja auch so die ersten Nummern, die wir in der neuen Konstellation rausgebracht haben, haben auch so diese Schwerpunkte unter anderem. Und daraus dann aber auch sowas wie diese Nummer zum Islamismus, das sind eigentlich zwei Nummern zum Islamismus und Kulturalismus, also es baute quasi darauf auf. Und also wir haben eigentlich versucht, so ein bisschen wegzukommen von der sehr starken Fokussierung auf die ökonomischen Themen, auf das Thema Arbeit, ohne das ganz aus den Augen zu verlieren. Aber da haben wir auch ein Defizit gesehen. Also da muss man einfach uns selber nochmal theoretisch vergewissern, also gewissermaßen selber nochmal die Grundlagen neu überdenken. Ja, in Julis Workshop habe ich heute gelernt, dass Wertkritik vielleicht gar nicht mehr das Zentrum der Wertkritik ist, wie sie die Krise betreibt, sondern es vielleicht auch mehr um Subjektkritik geht oder um Kritik der Beziehungsweisen. Wie würdet ihr denn heute eigentlich das fassen oder den Kern fassen, um das ihr euch dreht, diskursiv? Also es war nicht für mich gar nicht so sehr grundsätzlich eine Themenverschiebung, das nur zum Teil. Was stark gewechselt hat, oder zumindest der Anspruch, das ist der Theoriemodus. Also dass er, und das sagt ja der Begriff Werttheorie oder Wertkritik auch schon aus, wenn man so diese Spaltung hat zwischen handlungstheoretischen und strukturtheoretischen Ansätzen, dass Wertkritik was klassisch Strukturtheoretisches ist. Also irgendwie kannst du gleich zu Luhmann. Und die, ich übertreibe nur leicht. Und da gab es schon eine Absetzbewegung, aber von diesem Theoriemodus, und das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast mit dieser Beziehungsweise und eben der Frage, das auch von den Akteuren her zu denken, beziehungsweise von der Beziehung her. Wert kannst du natürlich auch als Beziehung fassen, aber dann kriegst du einen anderen Drall, als es so klassisch verstanden wurde und auch so, wie es in den frühen Texten bei uns behandelt wird. Also für mich war da auch ein ganz wichtiger theoretischer Impuls der von Moshe Postone. Diese Vermittlung über die Arbeit. Ne? Also Postone argumentiert das ja sehr stark durch, dass die Beziehungen der kapitalistischen Gesellschaft über Arbeit hergestellt werden und dass das das Spezifikum ist. Und ich hatte mich sehr intensiv mit dem Buch beschäftigt, weil ich ja an der Übersetzung maßgeblich beteiligt war, also ins Deutsche. Und wir hatten auch einen relativ regen Kontakt mit Moshe in der Zeit. Und das war eigentlich für mich auch so ein seitdem habe ich das immer versucht zu integrieren, von der Handlung her zu denken. Also die Arbeit als die Tätigkeit, die Gesellschaft herstellt, aber eben nicht in diesem überhistorischen Sinne, sondern eben in dem ganz spezifischen Sinne. Und von da aus ergeben sich dann auch Folgerungen. Also wenn man das denkt, dann kommt man eigentlich dann sofort zu der Frage, ja, was ist dann die Privatarbeit, die dahinter steht, das war jetzt wieder ein Thema, was Ernst sehr, sehr theoretisch stark sich mit auseinandergesetzt hat. So die ganze Frage der Privatheit, auch die Frage der Warenform. Also ja, beides würde ich woanders ansiedeln. Okay. Das würde ich eher, also jetzt auf der Ebene der alten Themen, Ausbau der Kritik der politischen Ökonomie, dass da eben eher so Thema bei mir dann auch stark war, diese quasi eine konkretere Ausgestaltung, also Theorie des Finanzkapitals, Waren zweiter Ordnung und also diese Fokussierung auf das erste Kapitel des Kapitals, die ist ja da ziemlich flutsch weggegangen. Also ich dachte jetzt eigentlich an was anderes. Ich dachte jetzt an deine diese Auseinandersetzung über den Wert des Wissens und so, dass du da so herausgearbeitet hast, dass es verschiedene Warentypen gibt und das Zentrale ist quasi die Privatisierung. Ja. Und damit im Grunde auch die Frage der Privatarbeit und bei der Ware Wissen oder bei dem Wissen, das ist eben nicht Produkt von Privatarbeit, sondern von allgemeiner Arbeit und so. Da gab es auch diese Diskussion mit Stefan Meretz und anderen. Daran habe ich jetzt eigentlich eher gedacht. Ja. Aber hat korrespondiert diese Verschiebung in eurer theoretischen Arbeit auch damit, dass andere Themen, also gesellschaftlich, viel präsenter geworden sind für euch? Ihr habt ja schon angesprochen, dass sich jetzt auch die Klimabewegung anders positioniert oder anders ausgerichtet ist, auf ein viel größeres Problem als auf nur AKWs. Sicher. Also der Krisenprozess ist natürlich wesentlich fortgeschrittener und er ist wesentlich sichtbarer geworden. Also man kann es auf die Kurzformel bringen. Früher haben wir Krisenprognostik betrieben, heute betreiben wir Krisendiagnostik. Also da war man ja erst einmal relativ weit und isoliert, dann weniger in den 80er als in den 90er Jahren mit der Vorstellung eben, der Kapitalismus fährt an die Wand. Das war die Phase des neoliberalen Honeymoons, wo das alles auch wunderbar zu funktionieren schien. Und wo also man mit so einem krisentheoretischen Ansatz erst einmal auf ziemlich relativ viel Unverständnis gestoßen ist. Also das war, und das ist heute eben einfach anders. Da liegt es halt ziemlich auf der Straße, dass es zumindest auf so einer phänomenologischen Ebene, dass der Kapitalismus nicht wunderbar funktioniert. Wie immer das dann erklärt wird, aber diese Grundstimmung, die hat sich verändert und damit hast du auch Möglichkeiten in der Analyse viel konkreter anzuknüpfen. Das liegt aber auch an der Reife des Krisenprozesses. Also so eine, wo du halt heute vom wertkritischen Standpunkt auch eine Analyse des Immobiliensektors machen kannst. Erstens, weil wir das Instrumentarium natürlich entwickelteres haben als vor 30 Jahren und B, weil die Probleme auch damals in der Form, zumindest in Deutschland, noch nicht bestanden haben. Also, ja. Okay, ich mache mal mit der Frage weiter. Oder bist du noch ergänzen? Nee. Ich habe gerade überlegt, was ich dann ergänzen soll. Nee, mach einfach weiter. Ja, wir waren ja letztes Jahr auch auf einer Konferenz in Oldenburg, wo es vor allen Dingen auch nochmal um Klimakatastrophe ging und vor allen Dingen auch so einen gesellschaftskritischen, in dem Fall so aus einer antideutschen Richtung kommenden ideologiekritischen Blick darauf. Und da wurde ja auch sehr stark betont, die Klimabewegung ruft die ganze Zeit die Katastrophe aus und macht sich dabei ganz panisch und es wurde eher kritisch betrachtet. Wie würdet ihr das denn fassen aus einer krisentheoretischen Perspektive, wie verschiedene Klimabewegungen über die Katastrophe des Klimawandels sprechen? Naja, uns wurde ja jahrelang Katastrophismus vorgeworfen. Ne? Und inzwischen neige ich dazu zu sagen, ja, es ist ziemlich schlimm und es ist wirklich katastrophal, was passiert, aber es ist auch verkehrt, Panik zu schüren. Also verkehrt im Sinne von es gibt nicht die absolute Grenze. Ja, das wurde uns mal vorgeworfen. Ihr redet von der absoluten Grenze, da ist dann irgendwie Schluss und der Kapitalismus ist zu Ende. Haben wir eigentlich nie behauptet. Aber es gibt in den Diskussionen haben wir uns zum Teil so positioniert, um die Krisenthese zu verteidigen, dass das wirklich auch so gelesen werden kann. Und was da schon manchmal so, was ich schon für verkehrt halte, ist, wenn dann so wirklich so, da ist jetzt Schluss und da läuft alles gegen die Wand. Also so ein Katastrophismus in diesem absoluten Sinne, den halte ich auch für verständlich in gewisser Weise, also aus der Situation heraus, aber führt nicht weiter. Also da würde ich dann auch eher sagen, es ist jetzt gerade wichtig, mit einem theoretisch geschärften Blick auf diesen Krisenprozess zu schauen. Was passiert da eigentlich, wie entwickelt der sich weiter? Und da passieren ja viele Sachen, die kann man ja theoretisch nicht einfach vorhersagen. Ja, wir konnten nicht vorhersagen, dass der Putin vor anderthalb Jahren die Ukraine überfällt oder so. Man kann halt trotzdem sagen, es gibt politische Spannungen, Spaltungen und also das Weltsystem zerfällt in gewisser Weise. Und dann erklären sich solche Prozesse oder solche Ereignisse. Und ähnlich, denke ich, muss man mit dem Krisenprozess insgesamt vorgehen. Also den mit einem theoretisch geschärften Blick analysieren, verstehen, wo läuft es hin in die Richtung, um dann auch daraus Schlussfolgerungen zu ziehen für eine mögliche Praxis. Und das ist natürlich bei so einem Absolutismus, wo da ist quasi die Grenze und da ist die letzte Generation und dann ist Schluss, ein bisschen schwierig. Ja. In welchem Verhältnis seht ihr euch da zur Praxis oder zu Bewegungen heute? Also ich wollte Norbert da an dem Punkt ein bisschen widersprechen oder den Akzent anders setzen. Also ich sehe da schon einen Unterschied zu anderen Krisenprozessen, was die Klimaentwicklung angeht, weil es halt Kipppunkte gibt und weil es halt da auch was Irreversibles gibt. Eine ökonomische Krise ist halt eine gesellschaftliche Verwerfung, aus der man aber wieder rauskommt, wenn man eine vernünftige Gesellschaft aufzieht. Die bei der Ökologie ist es ein bisschen anders. Das stimmt natürlich, ja. Und insofern lasse ich mich auch manchmal gern anstecken von dem diesem Gefühl, dass da schon 5 vor 12 ist und da was Grundsätzliches passieren muss, sehr schnell. Also auch ein bisschen von dem Zeitdruck. Ja, bloß. Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich, es ist ein Unterschied. Trotzdem ist auch, es ging jetzt mehr um die Art und Weise, wie die Krise thematisiert wird. Also als quasi aus dem Bauch heraus mit so einem Gefühl, jetzt ist wirklich Schluss und wir müssen jetzt irgendwas tun, weil da ist eine Grenze erreicht. Oder, also ich halte es gerade in der jetzigen Situation, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, für wichtig, auch ein eine theoretische Analyse zu haben, die gewissermaßen auch fundiert ist, um zu verstehen, was abläuft. Und nicht einfach aus dem Bauch heraus zu agieren. Das war eigentlich mehr meine Intention. Ja, gut. Ja. Wobei für mich im Zentrum der theoretischen Analyse steht, die verschiedenen Krisenphänomene miteinander in Beziehung zu setzen. Also das Grundproblem unserer heutigen Situation ist ja, dass ein Verbrechen, was der Kapitalismus anrichtet, gegen das andere ausgespielt wird. Mhm. Wir können leider gegen das Klima nichts tun, weil dann habt ihr morgen nichts mehr zu essen und so weiter und so fort. Und also die soziale Frage gegen Klima und wenn man da zu einer Position kommen will, die eine emanzipative Perspektive eröffnet, dann muss der halt die Brücke schlagen können zwischen diesen Bereichen. Das ist für mich auch irgendwie so eine zentrale Aufgabe von dem Ansatz, den ich auch nicht unbedingt Wertkritiken noch nennen würde. Aber eben. Wie würde der neue Ansatz heißen? Das ist mir völlig wurscht. Aber der zentrale Punkt, jetzt hast du mich völlig rausgenommen. Vielleicht noch zum wertkritischen Ansatz. Also der Name ist mir mittlerweile auch wurscht. Das Problem ist nur, es ist irgendwie etabliert als Name. Und da kommt man ganz schlecht raus. Weil wir sind schon lange eigentlich unzufrieden mit dieser Bezeichnung, weil das sehr stark auf diese Kategorie Wert fokussiert und im allgemeinen Verständnis dann auch sehr stark ökonomisch ausgerichtet ist. Und es ist ja weit mehr, viel mehr. Und insofern sind wir eigentlich beide schon lange unzufrieden mit dem Begriff, aber wenn man mal so ein Label hat, kriegt man es auch schwer wieder los. Also insofern sehe ich das eher entspannt und würde eher sagen, Wertkritik hat sich mittlerweile auch als extrem ausdifferenziert. Also es gibt ein ganzes Spektrum, was sich irgendwie Wertkritik nennt oder was von außen als Wertkritik bezeichnet wird. Und in diesem Spektrum gibt es so unterschiedliche Positionen, dass ich auch in diesem Sinne nicht mehr sagen würde, wir sind die Wertkritik, sondern wir haben halt eine Position innerhalb dieses Spektrums, was wertkritisch genannt wird, die sich deutlich unterscheidet von vielen anderen. Und also und der Name ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Meine letzte Frage wäre gewesen, warum es mehr Wertkritikerinnen geben muss, angesichts der verschiedenen Krisenerfahrungen. Aber vielleicht habt ihr das auch schon ein bisschen beantwortet, nämlich um die verschiedenen Krisenphänomene alle mit dem Kapitalismus am Ende in Beziehung zu setzen und nicht gegeneinander auszuspielen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und damit würde ich dann vielleicht einfach mal in die Runde öffnen und euch fragen, welche Fragen oder vielleicht auch Ergänzungen von den Zeitzeuginnen, die hier im Raum sitzen, gibt es denn zur Vergangenheit und Zukunft der Krisengruppe? Es geht um Ereignisse und Entwicklungen aus den letzten Jahrtausenden. Also da findest du kaum mehr Zeitzeugen. Ja, ganz hinten. Mich würde was interessieren, was eigentlich eben auch schon so anknüpft, an dem, was eben so angeschnitten wurde, an verschiedene Wertkritiken. Und zwar die Auseinandersetzung mit Musa Iraf. Da gab es ja eine kleine Auseinandersetzung. Die haben der Theoretiker ist der Wert veröffentlicht. Ne? Und da würde mich mal interessieren, was ihr da so zu erzählen habt von. Und wo dann vielleicht die Differenzen sind. Ja. Also vielleicht nochmal die Frage wiederholen, weil wir nehmen das ja gerade auf. Also ist es okay, wenn wir die Diskussion auch aufnehmen? Also die Frage war jetzt nach dem Verhältnis zum Saira und ISF und so weiter, Antideutsche. Es war ein extrem wechselhaftes. Also was grundsätzlich immer Unterschied war zu Saira, war halt, dass die sehr stark die ideologiekritische Seite betont haben und mir ja immer stark auch eine realanalytische war. Von der Ausrichtung war die Differenz immer vorhanden und das Verhältnis hat gewechselt mit den Konjunkturen. Also wir hatten ja in den Anfangszeiten eher ein gutes Verhältnis zu Saira oder haben zumindest heute mal Veranstaltungen gemacht und dergleichen. Da war das zwischenzeitlich ziemlich weg. Naja, das kann man so nicht sagen. Also die 90er Jahre war schon noch relativ, also es war distanziert, aber irgendwie freundlich in gewisser Weise. Wir haben ja sogar mit den, waren verschiedene von denen auch ab und zu, also auf verschiedenen Seminaren von uns waren auch Leute aus dem Saira Verlag da. Der Dahlmann war mal da, dann war von der Bahamas der Nachtmann. Ja. Da war die Bahamas noch nicht so abgedreht. Ne? Nein, die waren am Anfang, waren die eigentlich ganz, haben die ganz vernünftige Positionen vertreten. Und weiß ich noch, andere aus dem Spektrum waren da, haben sogar in Krisis veröffentlicht, so eine Diskussion zwischen Clemens Nachtmann und Ernst Lohoff. Mhm. Also das war so irgendwie so ein bisschen distanziert, weil eben so die fanden immer unsere Realanalyse ziemlich schräg und merkwürdig und wir fanden ihre Ideologiekritik im Kern nicht verkehrt, aber zu unhistorisch, zu statisch und das so, ne? Also es war so ungefähr so das Verhältnis und dann ist es aber an politischen Ereignissen eigentlich. Das war der 11. September, da ging es halt dann ziemlich auseinander. Also insbesondere die Einschätzung des Islamismus, wo wir dann gesagt haben, Islamismus, also bei für die war es eben so immer so die ganze Frage, immer nur Antisemitismus. Und wir haben gesagt, es ist man muss den Islamismus als Reaktionsphänomen auf die auf den Krisenprozess verstehen, ohne ihn zu rechtfertigen in irgendeiner Weise, aber eben als eine der irrationalen Formen, die sich im Krisenprozess entwickeln. Also mal ganz grob und allgemein gesagt. Und dann halt die Einschätzung, wie geht man damit um? Ne? Also so Irakkrieg, das war so, da hat es dann richtig gekracht. Ne? Also der Irakkrieg 2003, wo wir gesagt haben, Intervention der USA, wir haben nichts dagegen, wenn der Hussein gestürzt wird. Alles gut, aber die Intervention im Irak führt zu einer Katastrophe. Das lässt sich nicht militärisch kontrollieren, so ein Prozess, und schon gar nicht die Einführung von Freedom and Democracy durch Kampfbomber. Und das führt nur zu einer extremen Destabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens. Kann man auch nachlesen, haben wir so geschrieben. Und vorher. Ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber es ist so passiert, ne? Es ist genauso gekommen. Und das war eigentlich mehr so der Konflikt. Also wir standen da auch so zwischen diesen Positionen, die Anti-Ems, die gesagt haben, ja, die bösen Amis, und Zaira halt, ja, man muss da endlich gegen den Antisemiten Hussein vorgehen, und der ist wie so ein bisschen so Nazi-Vergleich und so. Und wir hatten da eher so eine andere Position, die quasi untermauert war durch eine bestimmte Krisenanalyse. Ja, aber darüber hat es gekracht. Also da ging dann gar nichts mehr. Und da waren wir die bösen, auch wechselseitig. Robert Kurz hat dann auch eine ziemlich üble Polemik. Die antideutsche Ideologie. Ja. Wie sieht es heute aus? Die SF war zuletzt freundlich. Also hab mal erfahren, dass im ISF-Umfeld die große Entwertung also zur Lektüre empfohlen wurde, wenn man sich mal mit Ökonomie beschäftigen will. als Jochen Bruhn noch gelebt hat, hatte das noch gelebt hat. Zu Bauhamas haben wir keine Kontakte mehr, bekanntermaßen. Also ich persönlich kann sagen, ich habe mich auch wenig damit beschäftigt, nachdem die so übergeschnappt sind und so eine sehr identitäre Politik gefahren haben, habe ich mich wirklich nur noch sehr selten damit beschäftigt. Also eher so, lass die machen. Und inzwischen hat sich das antideutsche Spektrum ja auch extrem ausdifferenziert. Und jetzt so, was unser eigenes Umfeld angeht, sind relativ viele Leute, die da durchgegangen sind und für die halt die Problemlage Antisemitismus natürlich schon was Zentrales ist und für die das auch gegessen ist. Also dass da in der Theorie dem Rechnung getragen werden muss. Mhm. Und insofern hat seine Schärfe verloren. Also diese Geschichten, die dann mal den 11. September gelaufen waren. Ja, wobei wir immer den Antisemitismus auch als, war immer zentral, auch in der Kritik, nur dass wir nie so den Schwerpunkt hatten auf Ideologiekritik, aber das war eigentlich auch ganz selbstverständlich. Insofern, ja. Ja, ich würde dann auch vielleicht zu Cosimas Frage weitergehen. Du hattest dich doch auch gemeldet, oder? Ah ja, ich habe dich gemeldet. Es war doch so direkt am Ende, weil es da gerade dieses mit dem Wertkritik bei mir auch kam. Und dann war ich nur so, dass ich so überhaupt nicht verstehe, was. Also ich finde, das ist so komplett einleuchtend, weshalb das Wertkritik heißt. Es macht einfach Sinn, weil Wert auch, also Wert ist ja, also, oder beziehungsweise würde man ja, hatte ich jetzt immer so verstanden, dass das ja klar ist, dass es ein gesellschaftliches Verhältnis ist, insofern, beziehungsweise, und dass es im Zentrum steht, finde ich, ist eigentlich auch außer Frage, weil es quasi schon das dominante Vermittlungsprinzip ist in der Gesellschaft, ob man das gut findet, also beziehungsweise ich finde es ja obviously nicht gut, aber sozusagen, deshalb war ich so ein bisschen irritiert, dass ich so dachte, hä, irgendwie ist es für mich so relativ obvious, weshalb man Wertkritiker ist und dass das eigentlich ein gutes Branding ist auf jeden Fall. Und, dann wollte ich auch am Ende nochmal dann so fragen, okay, was du meintest mit diesem, dass das so ein großes Feld sei, weil ich würde schon sagen, es gibt diese Zaira-Leute und vielleicht noch so Heinrich und die andere neue Marktlektüre, die würde man vielleicht noch so als Wertkritiker manch einer bezeichnen und ihr. Und das ist, glaube ich, trotzdem, auch wenn du sagst, unglaubliche Differenzen, habe ich das Gefühl, es ist schon relativ nah vom Verständnis von der Kritik an, also zumindest wie ich das oberflächlich betrachte, an Arbeit und Gesellschaft und insgesamt zusammengenommen, trotzdem noch so ein sehr, in diesem Spektrum, ein sehr enges und sehr marginale Position. Deshalb, ja, habe ich leider nicht den Eindruck, dass so Macht an der Kritikern liegt. Naja, das ist jetzt, da gibt es schon noch andere Strömungen, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind und wo ich ganz froh bin, dass die nicht so bekannt sind. Aber so zum Beispiel die Zeitschrift Streifzüge, mit denen wir ja auch lange auch eine enge Verbindung haben, haben sich gerade jetzt in Zeiten Corona in eine Richtung entwickelt, die ich mehr als fragwürdig finde. Also da gibt es auch einen Text von mir, wo ich mich mit Franz Schandl darüber ausgetauscht oder auseinandergesetzt habe. Noch relativ freundlich, also im Ton, aber mittlerweile, was da veröffentlicht wird, geht wirklich in Richtung Querdenkertum. Ja, und und noch andere, die sich von Exit abgespalten haben und auch wieder eine eigene Seite gegründet haben, die Wertkritik heißt und die also auch in Corona und in Bezug auf Putin auch Positionen vertreten, die wirklich gar nichts mit dem zu tun haben, was wir denken oder was wir vertreten. Also da dachte ich jetzt eher in die Richtung und ja. Wir haben beim Essen ja auch kurz darüber gesprochen, dass es natürlich auch international verschiedene wertkritische Gruppen gibt und Strömungen. Also du meinst in den romanischen Ländern und in Südamerika zum Beispiel. Ja, da gibt es Kontakte und relativ stabile Gruppen. Es gibt halt in Frankreich Diskussionszusammenhänge und ja. Ja, also das ist jetzt aber nichts, wo wir sagen würden, das ist so weit weg, sondern das sind eher Leute, mit denen wir Kontakt haben. Aber wir wissen auch gar nicht, was so alles existiert. Also es gibt auch in Frankreich, wir haben jetzt ja, Fred ist hier aus Frankreich und das Spektrum ist ja sehr groß auch in Frankreich, was sich so wertkritisch nennt, oder? Ich bin neu damit, relativ neu, aber das Gefühl, das ich habe, das war für eine lange Zeit nicht so viel. Es gab ein Problem mit, es war sehr bekannt in Brasilien, Portugiesisch, Spanisch, ein bisschen Englisch übersetzt, aber in neue Marx-Lektüren, nicht was sie hier so nennt, aber war ich wirklich in Frankreich wie ein, wie sagt man, etwas leer. Weil wir hatten diese Unsichtbar-Komitee oder die La Fabrique-Editionen, die so was akademisch und ein bisschen an der Grenze von einer linken Lektüre der Welt wäre, aber nicht etwas wirklich. Und ich weiß nicht, aber ich denke, dass die Assoziation, der Verein Krise Kritik, existiert nur seit 2-3 Jahren. Und es ist wirklich wie eine große. Seit Ansel Diapa sein Buch in Französisch gemacht hat, ist es auch sehr geöffnet, um alle zur Geschichte zu kennen, lernen zu machen und zu öffnen, die Sachen zu öffnen, auch zu verschiedenen. Aber immer mit diesem, ein Minimum Kohärenz zu haben und immer, sie versuchen, was ich verstehe, dass die Artikel oder was sie publizieren, ein bisschen historisch, Minimum theoretisch gute Konstruktion haben und nicht nur polemisch zwischen Linken zu machen. Weil es gibt auch dieses Problem in Frankreich, dass die Linken immer sich in kleine Gruppen zusammenschießen. Und dann jetzt ist der Fakt, dass in Frankreich die Rechts- und Extremrechts ist mehr und mehr da. Und da sie schießen sich nicht mehr, nicht so viel. Also, das hat mich, ich habe das Gefühl, dass das bringt etwas, dass die Akademie oder Uni oder Sachen ein bisschen blockiert hatte. Es gab keine Brücken mit der akademischen Welt. Und jetzt beginnt es wirklich was zu tun, aber ich kann nicht mehr sagen. Ja. Aber ich weiß, dass in den, wie sagt man, Militante, gewaltvolle, ja, das ist wirklich wie ein Gebrauch, die Sachen, die französische Übersetzung, etwas wirklich neu bringen. Das nicht nur aus den traditionellen Sachen, die wir in Frankreich und so. Das kann ich sagen, aber diese Sache mit antideutscher Ideologie, wir haben nur kurz davon gesprochen, aber und du hast gesagt, das ist nur ein historisches Dokument, aber das ist auch, denke ich, ja, das ist wichtig, dass die Sachen auch in Frankreich so sich wissen, weil ein paar von den Leuten der Linken auch in Frankreich kennen diese Probleme mit die Frage des Antisemitismus, die Frage, das Problem von 2001 hat auch die Leute sehr ein bisschen dieselbe Probleme. So, dass ich finde interessant, dass das und schade, dass es nicht so viel Zeit gebraucht hat, sodass die Leute sich das appropriieren. Ja, angeeignet sind von. Aber Hoffnung, dass es noch mehr kommt. Nur das kann ich sagen. Zu Frankreich wäre sofort eine Anschlussfrage. Welche Rolle spielt eigentlich André Gosse noch für euch so in Frankreich? Weil das ist ja, finde ich, auch ein sehr wichtiger Theoretiker. André Gosse ist sehr wichtig für die Ökologie, aber was ich als Beobachter sehe, dass die letzte Generation von Leuten, die in den Bewegungen wie Extinction Rebellion oder die Aktivisten, sie haben gar nicht André Gosse gelesen, aber nur, was wir in Frankreich nennen, Kollapsologie, die für jemanden, der ein bisschen Marx gelesen hat, ist ein bisschen wie, das sind Bücher, die sagen, okay, wir waren nette Leute, wir leben in der Stadt und wir haben eines Tages, dass es Klimawandel gab und dass die Ende der Welt kam und wir werden etwas tun. Aber das ist ein bisschen, aber die Frage ist, soll man sie kritisieren, weil sie nicht die guten Bücher aber gelesen haben, aber sie tun was, sie versuchen was zu tun in der Bewegung. Und André Gosse ist relativ marginal in der, ich meine, es ist nicht marginal in den Studien, aber es ist nicht so viel gelesen in der Bewegung, ökologische Bewegung, als ich das beobachten kann. Auch die Soulèvement de la Terre zum Beispiel. Es ist nicht mehr Frage auf, an einem Moment ist die Praxis hier und ein paar Konzepte sind nicht so, ein paar kennen, aber das ist doch, es gab eine neue Generation von Autoren, die manchmal ein bisschen wie in die Katastrophal sind oder also wie die, so wie amerikanische Survivalisten, aber die sagen, ja, wir sind links, aber sie sind auch, das ist gemischt mit vieler Literatur, mit Greenwashing und es ist ein bisschen, aber ich weiß nicht, aber Gosse ist auch in der Uni ein bisschen nicht so studiert, except in ein paar Platzen. Ihr könnt auch gerne das Gespräch dann vielleicht noch im Verlauf des Camps weiterführen. Ich sehe nämlich hier schon ein paar gehende Gesichter. Dann würde ich nämlich noch eine letzte Fragerunde machen. Ich habe Jonna gesehen und dann Roderich. Da hinten ist noch ein. Und da hinten. sehe ich leider nicht, aber da hinten ist noch eine Person, die sich meldet, habe ich gehört. Ah. Jonna? Ja, ich habe ganz viele Fragen eigentlich. Ich weiß nicht, ich versuche mal zu begrenzen. Also wo wir gerade bei internationalen Verbindungen waren, würde mich noch interessieren, weil ihr jetzt vor allem über Beispiele gesprochen habt, wo, glaube ich, eher so ein Theorie-Export von der in Deutschland entwickelten Wertkritik stattgefunden hat vielleicht. Noch wie euer Verhältnis ist zu Strömungen, die in anderen Kontexten entstanden sind, die aber eine ähnliche Abgrenzungsbewegung zum traditionellen Marxismus machen und auch eine Kritik der Arbeit oder der Wertform entwickeln, also zum Beispiel der Operaismus aus Italien oder die Strömung der Kommunisierung aus Frankreich oder die auch in Großbritannien mit Endnotes und so vertreten ist oder auch John Holloway. Genau, wie waren da so? Gab es da Austausche? Konntet ihr von denen was lernen oder genau, wie war das? Ja, ich glaube, ich lasse es bei der Frage einfach. Naja, also natürlich rezipiert und auch damit auseinandergesetzt, vor allem ja Operaismus, glaube Fritz, also Ernst kam glaube ich sogar vom Operaismus so ein bisschen, das oder? Ist aber schon lang her. Da geht's zu. Es gab sogar mal so einen Versuch zu intervenieren in die damalige Bewegung und die mit so einem Flug Blattzeitschrift. Komm, erzähl halt nicht alles. Die hieß Schwarze Katze. Und die war noch ziemlich so eine Mischung aus Wertkritik und Operaismus. Ich fand die klasse damals. Also mir hat das gut gefallen. Das war so 86, sowas rum, ne? Ja. Also da gibt es Verbindungen auch. Ne? Aber das ist eher eine biografische und eine traditionelle. Also wir haben jetzt auf die wertkritische Theoriebildung hat der Operaismus unmittelbar wenig Einfluss gehabt. Eher, dass die beiden Strömungen sich so spiegelbildlich entwickelt haben. Zum Teil beziehen wir uns ja auf ähnliche Passagen bei Marx, plus ziehen die gegenteiligen Schlüsse. Ich erwähne das Maschinenfragment, was ganz zentral ist in den alten wertkritischen Texten und was auch bei Autoren eben Negri und Co. Total beliebt ist. Bloß was wir alles eben als Sachzwang und als Struktur interpretiert haben, das haben die halt alles versubjektiviert. Also das ist insofern eher ein spiegelbildliches Verhältnis, was auch wieder interessant ist, warum Theorien das so unterschiedlich verarbeiten und oft dieselben Phänomene dann beschreiben. Für den Holloway bist du zuständig? Ja, also mit Holloway hat man tatsächlich sogar mal Austausch. Also als das so dieses Buch rauskam, die Welt verändern, wie war es, ohne die Macht zu ergreifen, haben wir auch ziemlich intensiv diskutiert bei uns und haben sogar haben ihn auch angeschrieben und ich war mal auf einem Kongress in Buenos Aires, da war er auch und da haben wir uns hatten so einen Mailwechsel und haben Sachen uns hin und her geschickt und so. Eine Zeit lang war das da, aber ist dann auch eingeschlafen, aber mehr aus irgendwie ein paar Leute und du kannst nicht alle Kontakte pflegen und so. Also da ist ja, also fand ich befruchtend. Also das fand ich eigentlich eine gute Auseinandersetzung. Gibt es ja auch einen Artikel oder zwei. Ich habe irgendwo was geschrieben zu ihm im Rahmen von seinem Klassenkampftext und der Karl Heinz hat sogar einen relativ langen Artikel, ein oder zwei zu Holloway. Also da war eher eine freundliche Kritik. Also so aus einer verwandten Position heraus. Ne? Okay, dann Roderich und dann hat Lola das letzte Wort. Ich habe noch eine organisatorische Frage eigentlich. Inwieweit ist Krisis mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung verbunden? Seit wann ist diese Verbindung da und was für eine Verbindung ist das in der Praxis? Also mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind wir eigentlich gar nicht verbunden. Ja. Also die mit Parteien haben wir wenig. Ich glaube, der einzige engere Zusammenarbeit, die wir mal hatten in das Spektrum, ist auch schon viele Jahre her. Wir haben mal, Norbert und ich, eine Studie zur Einführung des Euros gemacht für die PDFs und damals noch. Damals hieß es noch PDFs, ja. Muss 1996 oder so gewesen sein. Ja, 96. So eine Analyse von welche Auswirkungen hat die Einführung des Euros auf die Krisenentwicklung oder die, überhaupt die, die haben wir damals im Bundestag präsentiert. Ja. Das war lustig. Ja, ja, wir haben leider keine Fotos gemacht. Und zwar noch der in Bonn, so unter dem Adler. Aber nur der Ausschuss, also nicht das Plenum. Haben wir leider keine Fotos gemacht. Aber nee, ansonsten haben wir mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung gar nichts zu tun. Okay, dann hast du das letzte Wort. Ja, ihr habt ja am Anfang gesagt, dass ihr auch daraus entstanden seid, dass euch die sozialen Bewegungen zu Theorie zu weit entfernt von Theorie waren. Und ich frage mich, wie ist so euer Bezug zur Praxis, beziehungsweise ein bisschen überspitzt formuliert, müssen alle WertkritikerInnen werden, damit es wirklich hier gesellschaftliche Veränderungen gibt? Nö, das haben wir nicht im Programm. Das hatten wir übrigens nie im Programm, dass alle Theoretiker werden müssen. Was im Programm war, war die Notwendigkeit, eine Theorie auszuarbeiten in einem emanzipativen Prozess, dass du einen theoretischen Bezugspunkt brauchst, einen theoretischen Pol. Und da wollte man mitwirken. Und das haben wir im Prinzip heute auch noch, oder zumindest hätte ich die Sicht nach wie vor, dass es den braucht. Und ich glaube auch, dass die Notwendigkeit heute näher liegt. Also wir haben ja, wie soll man sagen, so eine Abwicklung von Großtheorie gehabt, eben ab den 80er Jahren, wo eben die große Erzählung dann verpönt war. Und dieser Prozess ist ja ziemlich wirksam gewesen. Also auf der Ebene von zusammenfassenden Theorien haben wir einen ziemlichen Kahlschlag erlebt. Ja. Und ich denke, da besteht ein Bedürfnis, solche Theorien in einer Situation, wie wir sie heute halt haben, wo diese Krisenphänomene, da war der Gedanke, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, gegeneinander ausgespielt wird, eine Position zu entwickeln, die sagen kann, wie gehören die Kämpfe zueinander, warum sind das nicht verschiedene Krisen, sondern Aspekte einer Krise und die auch über wo man auch angeben kann, welche Veränderungen, und das wäre eben dann gerade diese berüchtigte Beziehungsform und die Warenform als universelle Reichtumsform und die Arbeit als universelle Vermittlungsform, die den Hebel geben, um da die Kämpfe auch zusammenzuführen. Und da sehe ich auch heute eine Funktion von Theorie. Also nicht nur die Welt abstrakt zu erklären, sondern auch etwas möglich zu machen wie eine alternative Konfliktformulierung zu dem, wie der politische Diskurs die gesellschaftlichen Konflikte definiert. Wer gegen wen. Und das halte ich für zentrale Aufgabe eben auch, wo Theorie eine Rolle spielt, um da, wo ist die Front? Naja, das ist jetzt vielleicht noch ein wenig abstrakt geblieben, aber erläuterbar. Ja, also ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Schön, dass ihr alle so lange zugehört habt und das Camp lädt natürlich dazu ein, noch einfach das Zwiegespräch zu suchen und da sind alle sicher ganz froh, wenn sie interessierte Fragen bekommen. Genau, und dann danke, dass ihr so lange da wart und viel Spaß noch heute Abend.